Porfiri Petrowitsch lachte und lachte gern. Aber man merkte doch, dass er auf eine Erklärung wartete. In der Ecke auf einem Stuhl hatte Samjotow gesessen, der sich beim Eintritt der Besucher erhob und in Erwartung dastand, den Mund zu einem Lächeln in die Breite gezogen. Aber er schaute doch verständnislos und sogar misstrauisch dem ganzen Auftritt zu. Raskolnikows Erscheinen schien ihn irgendwie zu verwirren. Die unerwartete Anwesenheit Samjotows überraschte Raskolnikow unangenehm. »Das muss ich auch noch bedenken«, dachte er. »Entschuldigen Sie bitte«, begann er möglichst verlegen. »Raskolnikow.« »Aber ich bitte Sie, sehr angenehm, und Sie kamen so angenehm herein. Und er will nicht mal guten Tag sagen.« Porfiri Petrowitsch wies auf Rasumichin. »Bei Gott, ich weiß nicht, warum er auf mich wütend ist. Ich sagte ihm auf dem Weg hier bloß, dass er Romeo ähnlich sei und warum er es sei. Und das war, glaube ich, alles.« »Du bist ein Schwein«, rief Rasumichin vom Fenster her, ohne sich umzuwenden. »Also muss er sehr ernste Gründe haben, um wegen dieses einzigen Wortes so böse zu werden«, lachte Porfiri Petrowitsch. »Ach du, Ermittlungsrichter, du! Ach, zum Teufel mit euch allen!« schnitt Rasumichin ab. Plötzlich aber lachte er auf und ging mit heiterem Gesicht, als wäre nichts vorgefallen, auf Porfiri Petrowitsch zu. »Schluss damit! Alle sind wir Dummköpfe! Jetzt zur Sache. Hier ist mein Freund Rodion Romanitsch Raskolnikow, von dem du erstens schon gehört hast und der auch mit dir bekannt werden wollte und der zweitens ein kleines Anliegen an dich hat. Aha, Samjotow, wie kommst du hierher? Kennt ihr einander? Seid ihr schon lange bekannt?« »Was hat das nun wieder zu bedeuten?« dachte Raskolnikow beunruhigt. Samjotow schien verlegen zu werden, aber nicht sehr. »Wir haben uns doch gestern bei dir kennengelernt«, sagte er ungezwungen. »Also hat mich Gott vor dieser Mühe bewahrt. In der vorigen Woche hat er mir in den Ohren gelegen, ihn mit dir, Porfiri, irgendwie bekannt zu machen. Und nun habt ihr euch ohne meine Hilfe gefunden. Wo hebst du deinen Tabak auf?« Porfiri Petrowitsch war in Hauskleidung, in einem Schlafrock, sehr sauberer Wäsche und in abgetragenen Pantoffeln. Er war ein Mann von etwa 35 Jahren, nicht ganz mittelgroß, dick, mit einem Bäuchlein, völlig glatt rasiert, ohne Backenbart und Schnurrbart, mit kurzgeschnittenem Haar auf dem großen, runden Kopf, der hinten besonders rund gewölbt war.